ist doch krank. Gefärbte Haare, das ist doch krank. Ihr nennt das Tanzen, ich nenn das krank. Und wie ihr rumlauft, vielen Dank. Und dieser Krach, der macht doch krank. Und dieses Trommeln, ihr seid doch krank. Und diese Töne, das macht doch krank. Und dieser Lärm, der macht doch krank. Das macht doch krank. Der macht doch krank. Der macht doch krank. Der macht doch krank. Der macht mich krank. Der macht mich krank. Der macht mich krank. Ihr seid doch krank. Ich nenn das krank. Und wie ihr rumlauft, vielen Dank. Und dieses Bum-Bum, ihr seid doch krank. Ihr nehmt doch Drogen, das ist bekannt. Und sauft wie Löcher allerhand. Und dann im Rausch, außer Rand und Band. Außer Rand und Band. Und dieser Krach, der macht doch krank. Und dieses Trommeln, ihr seid doch krank. Und diese Töne, das macht doch krank. Und dieser Lärm, der macht doch krank. Das macht doch krank. Der macht doch krank. Der macht doch krank. Der macht doch krank.